Irland. Ganz anders ist die Situation dagegen in Irland. Das Land war aufgrund kühner Reformen in den 80er und 90er Jahren vom Armenhaus Europas zu einem sehr attraktiven Produktions- und Dienstleistungsstandort geworden. Im Euroraum hatte es seit Beginn der Währungsunion das stärkste Wirtschaftswachstum gehabt und nahezu durchgehend Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet. Die Staatsverschuldung war laufend gesunken und betrug am Vorabend der Weltfinanzkrise im Jahre 2006 lediglich 24,7% des BIP. Das war der niedrigste Wert in der gesamten Währungsunion. Irlands Leistungsbilanzdefizite waren im Vergleich zu den anderen Krisenstaaten maßvoll. Sie spiegelten die ins Ausland fließenden Zinsen für die großen Mengen des importierten Kapitals wider. Dieses war zunächst für den Aufbau der Industrie verwendet worden, diente dann aber mehr und mehr der Finanzierung eines beispiellosen Immobilienbooms, der zu erheblichen Angebotsüberhängen und einer großen Preisblase führte. Als der Immobilienboom 2007 zusammenbrach und der Kreditzufluss aus dem Ausland austrocknete, drohte den drei großen Banken Irlands die Insolvenz. Diese wendete der irische Staat ab, indem er nicht nur für die Einlagen, sondern sogar für die Anleihen, die die Banken aufgenommen hatten, eine Staatsgarantie übernahm. Letzteres war sicherlich nicht weise gewesen. Die Übernahme der Zahlungsverpflichtungen aus Bankanleihen durch den Staat führte zu einem explosionsartigen Anstieg der Staatsverschuldung, der erst 2013 bei etwa 120% des BIP zum Stillstand kommen soll. Wenn in irgendeinem Land ein Zorn der Bürger auf die Banken berechtigt war, dann in Irland. Aber schließlich hatten ja auch breite Bevölkerungsschichten beim Immobilienboom mitgezockt. Die durch den irischen Staat aufgefangene Banken- und Schuldenkrise hat zu einem Anstieg der Staatsverschuldung um rund 100% des BIP geführt. Das ist eine gigantische und skandalöse Zukunftslast. Sie hat aber die immanente Stärke der irischen Wirtschaft nicht gefährdet. Diese immanente Stärke zeigt sich daran, dass der irische Handelsbilanzüberschuss im Jahre 2010 19% des BIP betrug. Griechenland hatte im gleichen Jahr ein Handelsbilanzdefizit von 8,9% gehabt. Das Leistungsbilanzdefizit Irlands betrug allerdings im gleichen Jahr 12,3% und das Staatsdefizit lag noch bei 10,6%. Beide Defizite bilden sich aber stark zurück. Der irische Staatshaushalt spart und gleichzeitig steigen die Exporte, während die Importe fallen. Ein scharfer staatlicher Konsolidierungskurs hat schnell die Konsequenzen aus der Schuldenkrise gezogen. Die Konsequenzen für die irische Bevölkerung sind hart. Der reale private Verbrauch ist von 2007 bis 2011 um 12% gefallen. In Griechenland war der Rückgang 7%. Aber die Konkurrenzfähigkeit stieg eben auch. Die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten fielen seit 2008 um 12%. In Griechenland dagegen waren die Lohnstückkosten 2011 noch um 2,4% höher als im Jahre 2008. Irland wurde also seit Beginn der Krise trotz seines hohen Handelsbilanzüberschusses deutlich wettbewerbsfähiger. Griechenland dagegen wurde es trotz seines hohen Handelsbilanzdefizits nicht. Erfolg der unterschiedlichen Politik: Irland hat seit 2011 wieder ein positives Wirtschaftswachstum. In Griechenland dagegen ist ein Ende der Schrumpfung nicht abzusehen. Dieser kurze Vergleich der Krisen- und Konsolidierungsgeschichte von Irland und Griechenland zeigt die große Bedeutung sozialpsychologischer und mentaler Faktoren. Die Iren wissen, dass sie ihre Probleme selber verursacht haben. Sie wollen sie selber lösen und sie suchen die Schuld nicht bei anderen. Der Politologe Wilhelm Hennis schrieb vor Jahrzehnten, die Stärke eines Gemeinwesens hänge von drei Faktoren ab. Von der Kraft der Institutionen, von der Qualität des politischen Personals und von der Tugend der Bürger. Im griechischen Gemeinwesen mangelt es offenbar an allen dreien. Während sich Irland bei der Krisenbewältigung trotz der krassen Fehler, die es korrigieren musste, als ein immanent starkes Gemeinwesen gezeigt hat.